Ich schaue mir die Gräfin Valeska an mit Greta Garbo und Charles Boyer. Der Film kam gestern im Fernsehen und ich ließ ihn aufzeichnen. Die Garbo nannte man die Göttliche und Goethe sah in mir einen Dämon. Warum, ist mir in beiden Fällen schleierhaft. Den Ton habe ich abgeschaltet, der Dialog ist mir zu stupid. Lieber Onkel. Meine Neffen Louis und Plonplon. Charles-Louis Bonaparte ist der jüngste Sohn meines Bruders Louis, den ich zum König von Holland machte, und meiner Stieftochter Hortense Beauharnais. Er wurde Thurgauer, bernischer Hauptmann der Artillerie, in Thun ausgebildet und später als Napoleon III. Kaiser der Franzosen. Plonplon, wie immer etwas betrunken, ein längst impotenter Schürzenjäger. Er ist der Sohn des Königs von Westfalen, Jerome, meines jüngsten Bruders, und der Katharina, Prinzessin von Württemberg. Ich liebe deutsches Blut. Ich beschäftige die beiden alten Knacker als Kammerdiener. Als ihr Großvater bin ich sentimental und nachsichtig geworden. Die neuen saftigen Magazine, lieber Onkel. Auflage? 3,5 Millionen in Westeuropa, guter Onkel. In Nordamerika? Über 8 Millionen, guter Onkel. Der Pornozialist erweist sich als Riesenknüller. Niemand weiß, ob es ein sozialistisches, ein zionistisches oder ein pornografisches Produkt ist. Ja. Niemand, guter Onkel. Unsere einzige Devisenquelle. Dabei plünderte ich einmal ganze Länder leer. Verschwinden! Mert! Pierre-Jacques-Étienne de Cambronne. Er war mit mir auf Elba. Dann ernannte ich ihn vor der Schlacht bei Waterloo zum Generalleutnant, Grafen und Pair de France. Ich war immer großzügig. Dafür kräht er mir nun ständig sein berühmtes Wort entgegen. Rasieren, Herr General. Wojciech, eine Stunde früher als sonst. Verzeihung, Herr General. Ein dunkler Morgen. Kalt. Der Winter kommt. Und die Freimaurer. Langsam, Wojciech, langsam. Das hat der Hauptmann auch immer gesagt. Wojciech, es schaudert mich, wenn ich denke, dass sich die Welt an einem Tag herumdreht. Was für eine Zeitverschwendung. Das hat der Hauptmann auch immer gesagt. Das weiß ein jeder, Wojciech, ein jeder weiß das. Heute sind 20... 20 was? Jahr. 20 Jahre, seit ich den Herr General rasiert. 20 Jahre, seit er der Marie die Kehle durchschnitten hat. Wojciech. Er hat keine Tugend. Er ist kein tugendhafter Mensch. Das hat der Hauptmann auch... Nicht schwatzen, rasieren. Jawohl. Nichts ist ihm heilig, Wojciech, nichts. Vor 20 Jahren habe ich ihn um Mitternacht zum Tod verurteilt, um 5 Uhr morgens begnadigt und zum Scharfrichter ernannt. Um 6 hat er mich schon rasiert und eine Stunde später dem Chef der Partei die Kehle durchschnitten. 5-mal hat er inzwischen einen Parteichef. Die Kehle durchschnitten, das ist enorm, Wojciech. Jetzt sind Sie der Chef der Partei, Herr General. Seit 2 Monaten. Unser Eins ist nicht in der Partei, Herr General. Hat er den Pornozialist gesehen, Wojciech? Unser Eins schaut sich den Pornozialist nie an, Herr General. Unser Eins hat keine Mannskraft nicht mehr. Vom Erbsenessen, Herr General, vom Erbsenessen. Marion ist eine schöne Frau, Wojciech. Er kann stolz auf seine Tochter sein. Vielleicht ist sie meine Tochter, Herr General. Vielleicht ist sie die Tochter des Tambourmajors oder des Hauptmanns, Herr General. Sie ist eine Hure wie ihre Mutter, die Marie, Herr General. Er muss endlich seinen Mord vergessen, Wojciech. Robespierre ist gelandet. Afterchef, Herr General. Robespierre? Robespierre. Wann? Vor 2 Stunden. Warum ist er informiert und ich nicht? Jetzt sind Sie informiert, Herr General. Von ihm und nicht von meinem Geheimdienst. Daniel, hat ihm Fouché, Wojciech? Jawohl, Herr General. Fouché hat mir befohlen, Ihre Kehle durchzuschneiden, Herr General. Beim Rasieren. Aber ich bin ein Patriot, Herr General. Und Sie sind auch ein Patriot. Fouché ist kein Patriot. Er ist der zweite Sekretär der Partei. Und wer in der Partei ist, ist kein Patriot. Dann hilf. Sie sind zwar auch in der Partei, Herr General, aber Sie sind ein General und jeder General ist ein Patriot. Wenn Sie keiner wären, hätte ich... Glück gehabt. Jawohl, Herr General. Woher hat er die Nachricht über Robespierre? Von meiner Tochter, Herr General. Er ist bei Marion? Vom russischen Militärflughafen direkt, Herr General. Dann wird er auch bei mir aufkreuzen. Erst am Nachmittag. Der Chefideologe wird sich ausruhen müssen. Fertig, Herr General. Gut, Wojciech. Er ist ein guter Mensch, ein guter Mensch. Aber er denkt zu viel, das zehrt. Er sieht immer so verhetzt aus. Geh jetzt zu Fouché, Wojciech. Ich komme doch schon von Fouché, Herr General. Macht nichts, Wojciech, macht nichts. Rasier er ihn. Er hat sich schon rasiert, Herr General. Nicht sauber elektrisch. Genug, nicht gründlich genug, nicht für immer, Wojciech. Benjamin Franklin, guter Onkel. Rein mit ihm. Müd, Wojciech, müd. Die Nacht eine Besprechung nach der anderen und nun noch der amerikanische Botschafter. Geh jetzt rasieren, Wojciech. Wie hell. Über der Stadt ist alles Glut. Ein Feuer fährt um den Himmel und ein Getös herunter, wie Posaunen. Der dichtet ja. Oh. Hallo, Napoleon. Hi, Benjamin. Sie kommen in aller Herrgottsfrühe. Ich bin dabei, mich ins Bett zu legen. Als Politiker lebe ich in verkehrter Reihenfolge. Arbeit, Frühstück, Schlaf. Für den ist der Vormittag da. Was haben Sie denn? Hey, ich bin immer noch völlig konsterniert. Sie leben ja noch. Wer verkehrt lebt, stolpert rückwärts ins Grab, ist eines Ihrer berühmten Sprichwörter, mit denen Sie die Menschheit belästigen, seit Sie den Blitzableiter erfunden haben. Ja, ich bin gekommen, Ihre Leiche zu besichtigen. Es tut mir leid, dass ich nicht nach Ihren Geistesblitzen lebe. Ich dachte, Fouché hätte Sie durch Wojciech, rasieren lassen. Im Gegenteil, jetzt lasse ich Fouché durch Wojciech rasieren. Bin immer noch perplex. Die Henker sind treu, nicht die Mitglieder des Politbüros. Woher stammen Ihre Informationen? Von ihr. Eine Patriotin. Ja, leider segelt meine Gattin übermorgen über den Teich herüber. Entschuldigung. Und woher hat Marion ihr Wissen? Von Fouché. Das Biest schläft auch mit jedem. Darf serviert werden, guter Onkel. Halten Sie mit, Benjamin? Ja, mit Vergnügen, Napoleon. Gut gefrühstückt ist sie. Bitte, Benjamin, keine Sprichwörter. Na schön. Ein Gedeck mehr. Das Frühstück, guter Onkel. Der Emmentaler ist noch nicht eingetroffen. Blon, blon, nicht schwindeln. Du hast ihn selber gefressen. Was hat Ihr Präsident wieder Schlaues vor? Sie sollten unseren Präsidenten politisch nicht unterschätzen. Schauspieler sollten nicht Präsidenten spielen. Greifen wir zu. Tee? Anständig. Vom chinesischen Botschafter. Ihre Politik wird riskant. Lachs, Kaviar, russische Eier, geräucherte Forelle. Es geht in Ihrer Kaserne lukulisch zu. Sie erwarteten ja auch ein Leichenmahl. Wären wir nicht um Ihr Land besorgt, wäret Ihr schon längst besetzt. Ich fürchte mich vor dieser Gefahr weniger als vor Euren schlechten Nerven. Unser Präsident wollte Fouché einen Nicht-Angriffspakt anbieten. Ihm? Na, ich meldete, Sie seien gestürzt. Voreilig. Weiß der Teufel. Drüben ist jetzt tiefste Nacht? Ja, 2:30. Ihre Morgenblätter und das Fernsehen werden meinen Sturz und das Angebot Ihres Präsidenten bekannt geben. Ich begreife nicht, weshalb Sie sich ärgern, Napoleon. Sie haben mit dem Angebot des Präsidenten einen kolossalen Trumpf zugespielt bekommen. Jemand anders hat einen kolossalen Trumpf zugespielt bekommen. Wird sein Angebot bekannt, werden wir morgen besetzt. Zwischen uns und unserem Nachbarn liegt kein Teich. Verdammt, Napoleon, Sie haben recht. Noch Tee? Ich setze mich mit unserem Außenminister in Verbindung. Hoffentlich hat unser Verteidigungsminister nicht schon gequatscht. Von dem wird ohnehin die Schnapsidee stammen. Die Absichten unseres Präsidenten sind falsch interpretiert worden. In der Politik leuchten die faulsten Ausreden am besten ein. Ja, see you, Napoleon. Bye-bye, Benjamin. Kardinal Richelieu, guter Onkel. Ich werde diesen Morgen überfallen. Soll kommen. Ja, guter Onkel. Napoleon Bonaparte? Armand Jean Duplessis? Ich bin dabei, mich schlafen zu legen. Stört mich nicht. Bleiche, Richelieu. Wieder einmal Fieber. Sie sehen gesund aus. Überrascht? Ich bin fett geworden und alt. Ich bin seit 2 Monaten Staatschef und Sie besuchen mich zum ersten Mal. Sie sind noch nicht ins Staatspalais übergesiedelt, Bonaparte? Na, ich bin an diese Bude gewöhnt. Kärglich. Früher ein Arrestloch für Offiziere. Alles da, was ich brauche. Feldbett, Schreibtisch, Telefon, Fernseher, Videogerät, aufrollbare Filmleinwand, hinter dem Wandschirm, Bad und Toilette. Eben setzen wir uns. Oh, der neue Pornozialist. Toll, nicht? Eine geniale Idee. Mit Hilfe dieses Magazins verbreitet Huss seine politischen Ziele. Die Freie Gewerkschaft ist die populärste Arbeiterbewegung der Welt geworden. Das hätten Sie verhindern sollen, Bonaparte. Die gefährlichsten Pfeile sind die Vergifteten, die mit Pornografie vergifteten Pfeile. Der Staat ist pleite. Milliardenschulden im Westen, keine Hilfe vom Osten. Nur das Magazin bringt Devisen. Damit rechnet Huss und er rechnet gut. Er ist ein Reformator. Will er heute die Partei reformieren, wird er morgen die Kirche zu reformieren suchen. Ich kenne den Ketzer. Schon in Konstanz versuchte ich, dieses faule Holz abzuhauen und zu verbrennen, damit die Fäulnis nicht den ganzen Stamm anstecke. Das Feuer loderte vergebens. Der Stamm ist angesteckt. Wir sind beide hilflos. Ihnen sind die Hände wirtschaftlich gebunden, Bonaparte, und mir religiös gefesselt. Exkommuniziere ich Marion und setz den Pornozialist auf den Index. Ist die Kirche politisch erledigt? Er fordert in seinem Leitartikel freie Wahlen. Ich lese nie seine Leitartikel, zu schlecht geschrieben. Sprengstoff benötigt keinen Stil. Ich kenne Sie, Bonaparte, aber ich durchschaue Sie nicht. Sie spielen den Sorglosen und dabei haben Sie Robespierre auf dem Hals. Der Advokat von Arras hat sich zu unserem Nachbarn verlaufen. Er wird heute Nachmittag hier eintreffen. Seine Ankunft ist ein Staatsgeheimnis. Und? Sie wissen es, Richelieu. Wussten Sie's? Ich bin der Partei- und Staatschef. Wie lange noch? Wer spielte Ihnen die Nachricht zu? Nebensächlich. Ich zweifle, Bonaparte, ob Sie heute noch ins Bett kommen. Die immer extremeren Forderungen der Freien Gewerkschaft, die wütenden Angriffe gegen Huss in den russischen Zeitungen, die Ankunft Robespierres. Zur Sache, Richelieu. Ich habe nicht resigniert wie Sie, Bonaparte. Ihr Metier ist dasselbe geblieben. Ich habe mein Ziel nicht aufgegeben, aber es hat weltweite Dimensionen angenommen. Ein solches Ziel hatte ich auch einmal. Unvollkommen. Sie wollten Europa mit dem bürgerlichen Pack Ihrer Spaghetti-Dynastie einigen, geschminkt mit Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, läppisch. Sie schürten gleichzeitig zwei Feuer, die Demokratie und die Despotie. Das Resultat, die Reaktion auf beide... Die Freiheitskriege mit ihren Hoffnungen und die Restauration mit ihren Enttäuschungen. Der Nationalismus endlich, der Europa endgültig zerfetzt. Ich soll wohl möglich noch die beiden Weltkriege bewirkt haben. Warum nicht? Das werfen Sie mir vor. Seelenruhig. Historisch sind Sie als Staatsmann nach Strich und Faden gescheitert. Nur stilvoller als Sie. Ich prägte ein Zeitalter, Sie sind eine Episode. Ich schuf den absoluten Staat mit einem alleinherrschenden König und mit einer Kirche, um einen Kulturstaat zu formen. Und Sie krönten sich zum Kaiser, um mich zu übertrumpfen. Ich herrschte nicht, ich ließ den König herrschen. Sie wollten Herrscher und Richelieu zugleich sein. Sie waren nichts als eine maßlos übertriebene Kopie meiner selbst. Ja. Zugegeben, jetzt sind wir beide marode. Die Menschen brauchen einen eisernen Käfig, sonst werden sie gemeingefährlich. Nichts schadet dem Menschen mehr als Menschlichkeit. Die Käfige, die wir bauten, waren zu schwach. Wir sind beide schuldig, aber Huss ist schuldiger als wir, auch wenn er nur einer unter den Ketzern ist. Als Gott die Welt schuf, schuf er auch die Schlange. Auf die Schlange folgte Kain. Die Reihe brach nie ab. Gleichgültig, ob sie religiöse oder politische Ketzer waren, gleichgültig, auf welchem Scheiterhaufen sie verbrannten oder an welche Wand man sie auch stellte. Ich war auf St. Helena. Na und? Ich kann mir Ihre Nostalgie nicht leisten. Heute sind wir in der Lage, den Ausbruch sicheren Käfig zu konstruieren. Die Kirche ist etwas Absolutes und die Partei ist etwas Absolutes. Beide denken global. Die Kirche und die Partei müssen miteinander verschmelzen, der Vatikan und der Kreml sich vereinen, das Hirtenamt des Papstes und jenes des ersten Sekretärs der Kommunistischen Partei sich in einer Person verkörpern. Die Partei hat ihren Atheismus aufzugeben und sich einer Kirche unterzuordnen, die marxistisch geworden ist. Zum absoluten Weltstaat ist weder die heutige Kirche noch die heutige Partei, sondern nur eine katholisch-marxistische, alleinselig machende Kirche fähig. Mein Ziel. Ich erlebe es nicht mehr, aber ich bereite es vor. Der Mensch braucht Gerechtigkeit im Diesseits und Gnade im Jenseits. Die Gerechtigkeit im Diesseits ist nur ohne Freiheit möglich, und die Gnade im Jenseits nur durch die Freiheit Gottes. Er wird auch uns beiden gnädig sein. Allein die Ketzer sind auf ewig verdammt. Wer die Freiheit im Diesseits wünscht, fällt der Gerechtigkeit im Jenseits anheim. Der Hölle. Bonaparte, es gibt für Sie kein St. Helena mehr. Darf ich nun die letzte Beichte? Napoleon, ich... Richelieu, verdammt, heilige Jungfer Marie. Sie stören eine heilige Handlung, Jan Hus. Sie sind schon der dritte Besucher, der mich diesen Morgen stört, Hus. Draußen ist es fast taghell. Schnaps, Toast, Butter. Das Volk hungert. Wir stehen vor dem puren Chaos. Geräucherte Forelle. Lachs, Kaviar, kaltes Huhn, Parmaschinken. Greifen Sie zu. Ich muss essen. Wenn ich so eine Menge Speisen sehe, muss ich essen. Sind wir uns nach Konstanz nicht noch irgendwo begegnet? Erinnern Sie sich nicht? Nein. Dann nicht. Der Parteiideologe Robespierre landet heute Nachmittag. Wissen wir auch. Fouché wird Regierungschef. Wissen wir auch. Jeder weiß schon alles. Das Natürlichste in einem Land, wo alles geheim ist. Tauchen Sie unter, Napoleon. Eine Adresse. Dort sind Sie sicher. Hier bin ich sicher. Wozzeck kommt heute zu Ihnen. Er rasiert mich jeden Morgen. Heute rasiert er Sie zum letzten Mal. Sehen Sie, das wissen Sie nicht. Und Sie, von Gott verlassener Ketzer, hindern Napoleon Bonaparte am Beichten? Regen Sie sich nicht auf, Richelieu. Wozzeck ist schon bei mir gewesen. Aber Fouché? Wozzeck ist ein Patriot. Er glaubt, ich sei auch ein Patriot. Fouché ist kein Patriot gewesen. Sie bringen ihn schon. Ich gehe. Wollen Sie nicht Fouchés Leiche besichtigen? Ich will Sie nicht hindern, sich schlafen zu legen, Bonaparte. Ich kehre in den erzbischöflichen Palast zurück. Adieu. Für den bin ich Dreck. Du gibst den Pornozialist heraus. Die Priester reißen sich um das Magazin. Sie bahren Fouché für das Volk auf. Den besichtigt niemand. Richelieu trifft sich heute Abend mit Robespierre. In diesem, unserem Lande, verrät ein jeder jeden. Was beschloss die Freie Gewerkschaft? Die Sitzung dauerte die ganze Nacht. Und? Die Freie Gewerkschaft rechnete mit deinem Sturz. Sie verrechnete sich. Die Regierung hat die Legalität der Freien Gewerkschaft vertraglich bestätigt. Fouché hätte die Bestätigung zurückgenommen. Diese Gefahr hast du beseitigt. Aber die Schwierigkeiten bleiben. Im Vertrag steht, dass du dich nicht politisch betätigen wirst. Ich halte mich daran. Ich halte auch den Vertrag ein. Die Verhaftungen nehmen zu. Ich verhafte nur, wer sich politisch gegen mich wendet. Ich verlange eine Wirtschaft, die funktioniert. Genügend Lebensmittel für die Bevölkerung, gerechtere Löhne. Freie Wahlen. Die sind von der Verfassung garantiert. Du stellst politische Forderungen. Ich stelle selbstverständliche Forderungen. Auch selbstverständliche Forderungen sind bei uns politisch. Ich kann nicht schweigen, wenn Studenten und Dissidenten in den Gefängnissen verschwinden. Wer bei uns nicht schweigt, raucht auf dem Gelände einer Pulverfabrik. Du hast dermaßen geschlotet, dass jetzt Robespierre aufgetaucht ist. Und er ist schlimmer als Fouché. Diese Nacht beschloss die Freie Gewerkschaft, morgen den Generalstreik auszurufen. Dann greifen Sie ein. Sie wagen es nicht. Sie müssen eingreifen. Ihre Ideologie zwingt Sie dazu. Das Risiko ist zu groß. Du stehst Dogmatikern gegenüber. Sie können mir mit Ihren Dogmen den Arsch wischen. Jan Hus, du bist unverbesserlich. Du stehst auf meiner Seite. Du bist mein Freund. Wir müssen vermeiden, was vermieden werden kann. Keine Provokationen und Deklarationen mehr. Keinen Generalstreik. Und Schluss mit deinen Artikeln. Die Freie Gewerkschaft lässt sich nicht mehr zügeln. Du hast sie zu zügeln. Robespierre, guter Onkel. Lix, der Chefideologe. Er verneigt sich vor der Leiche Fouchés. Statt mit Marion geschlafen, wird er sie verhaftet haben. Hinter den Wandschirm, Hus. Die sogenannte Revolution ist noch nicht fertig. Wer eine Revolution zur Hälfte vollendet, gräbt sich selbst ein Grab. Jan Hus ist keineswegs ein Angeklagter, ich bin keineswegs Richter. Ich bin und kann nur ein Repräsentant des Proletariats sein. Ich habe keineswegs ein Urteil für oder gegen einen Menschen zu fällen, sondern einen Akt jenes dialektischen Prozesses auszuführen, den man die Weltgeschichte nennt. Ein entlarvter Revisionist ist in einer sozialistischen Republik nur zu zwei Dingen gut. Entweder die Ruhe der Republik zu stören und die Freiheit zu erschüttern oder beide zugleich zu befestigen. Jan Hus ist Revisionist und die Sozialistische Republik ist gegründet. Damit sind alle Fragen bereits entschieden. Hus kann aber nicht gerichtet werden. Er ist schon verurteilt oder die Sozialistische Republik ist nicht freigesprochen. Vorzuschlagen, dass man Jan Hus den Prozess macht, heißt, die Revolution selbst in Frage zu stellen. Denn wenn das Schicksal eines Revisionisten noch zum Gegenstand einer Gerichtsverhandlung werden kann, dann kann er freigesprochen werden, kann er unschuldig sein. Dann sind die Partei, das Volk der Hauptstadt, alle Patrioten des Landes schuldig. Und der große Prozess zwischen Verbrechen und Tugend, den wir vor dem Tribunal der Weltgeschichte anhängig gemacht haben, endet mit dem Sieg des Verbrechens und des Faschismus. Ich beantrage, dass die Partei Hus unverzüglich zum Verräter an der Sozialistischen Republik, zum Verbrecher an der Menschheit erklärt. Ich beantrage, dass man ein großes Exempel statuiert, dazu bestimmt, in den Herzen der Völker den Abscheu vor den Revisionisten... Genosse Robespierre! Wer bist du? Marion. Ist Robespierre tot? Maximilien. Eben lag er noch in meinem Bett. Rührt sich nicht. Er war bei mir schon einmal so. Na, da hat er keine Rede gehalten. Vorher doch. In deinem Bett? Bevor er. Bevor er? Donnerwetter. Worüber hat er denn geredet in deinem Bett, bevor er? Über die Tugend. Sein Lieblingsthema. Maximilien! Genosse Robespierre! Mundbeatmung mache ich nicht. Du? Nein. Sollte man nicht einen Arzt? Nein. Er sieht aus wie ein Mädchen. Ganz sanft. Ich kam mir mit ihm im Bett wie eine Kinderschänderin vor. Man zitterte vor ihm. Sie auch? Einmal. Er sagte, ich sei seine erste Frau gewesen. Ja, um Jan Hus zu widerlegen, hat er zu gründlich den Pornosozialist gelesen und dich zu oft nackt gesehen. Plon, plon! Lieber Onkel. Trag das da in den Hof und aufbahren neben Fouché. Jawohl. Lieber Onkel. Louis! Guter Onkel. Ein Telegramm an ihn. An ihn? Der Chefideologe, Genosse Maximilien, Marie-Isidore de Robespierre, ist an seiner letzten Rede gestorben. Gestorben. Er äußerte, wer die Revolution zur Hälfte vollende, grabe sich selber ein Grab. Ein Grab. Er stimmte mit unserem Zentralkomitee überein. Dass unsere Partei imstande sei, die ökonomischen Schwierigkeiten sowie die revisionistischen und imperialistischen Machenschaften aus eigener Kraft zu überwinden. Aus eigener Kraft zu überwinden. Genosse Bonaparte. Aufgeben. Jawohl, guter Onkel. Fouché ist tot, Robespierre ist tot. Die Staatsgeschäfte erledigt. Jetzt komme ich doch ins Bett. Ich erkannte dich zuerst nicht, Marion. Ich habe mir dich anders vorgestellt. Setz dich. Sie kennen mich nur von den Aufnahmen im Magazin. Allerdings. Ich bin ein Profi. Respekt. Jan duldet keinen Dilettantismus. Er hat seit Konstanz seine Taktik geändert. Sie wussten, dass Robespierre bei mir war? Von deinem Vater. Das ist der Trauermarsch wieder. Warum bist du gekommen? Übermorgen marschieren sie ein. Der Tod Robespierres hat diese Gefahr beseitigt. Ohne ihn lassen sie sich nicht zu einem Einmarsch provozieren. Der Einmarsch ist schon beschlossen worden. Das hast du von Robespierre? Er hat's mir gesagt. Wann? Muss alles wissen. Ich kann es nicht erzählen. Seinerzeit ließ sich ein Invalide jeden Tag in einem Korb vor das Hauptportal der Tuilerien tragen. Er hatte weder Arme noch Beine. Fouché, damals noch auf meiner Seite, ließ ihn jeden Tag fortbringen und ich sah den Invaliden nie. Als ich davon hörte, befahl ich, den Invaliden in Ruhe zu lassen und ihn zu verköstigen. So blieb er Tag und Nacht vor dem Hauptportal. Aber ich ging nie an ihm vorüber. Ich benutzte einen Seitenausgang und ließ er sich dorthin bringen, ging ich durch das Hauptportal. Ich wollte ihn ebenso wenig sehen, wie du von Robespierre reden willst. Hm? Dann kam Robespierre wieder zu sich. In meinem Bett. Nachdem er zum ersten Mal in seinem Leben... Weiter? Er sagte, ich müsste mit ihm am nächsten Morgen zurückfliegen. Sie hätten beschlossen, übermorgen einzugreifen. Mit der 3. und 4. Armee. Und mit der 1. von Westen und der 2. von Süden. Die Hälfte der 1. und 2. ist schon bei uns stationiert. Weiter? Das ist alles. Quatsch! Nicht alles. Nun? Als er mir es erzählt hat, wurde ich wütend. Weiter? Ich habe ihn gezwungen, mich wieder zu lieben. Mehrmals. Gezwungen? Das kann eine Frau. Er war machtlos. Und du meinst, das führte zu seinem Tod? Ich habe doch gewusst, dass er schon 3 Herzinfarkte... Das wusste ich nicht. Aber ich. Woher willst du denn das gewusst haben? Von Molotow. Na, dann brauche ich nicht weiter zu fragen. Ich habe ihn getötet. Die Judith Holofernes. Judith? Was sagst du? Nichts. Du bist totenbleich. War es richtig, dass ich es Ihnen erzählt habe? Ich bin froh, dass ich weiß, warum Robespierre gestorben ist. Nur Huss weiß noch davon. Huss. Und ich erzähle dir von meinem Invaliden. Nun gibt's vielleicht Krieg. Vielleicht. Benjamin Franklin bietet uns eine Chance. Es ist mir bekannt, dass du mit dem Botschafter schläfst. Würde der Nicht-Angriffspakt mit den Vereinigten Staaten uns nützen? Nein. Dann gibt es Krieg. Ich werde mich hüten, jemals mit dir ins Bett zu gehen. Sie müssen uns helfen. Wir sind umzingelt. Denken Sie an Marengo. Marengo. Marengo. Jener Wagram Austerlitz. Studier besser meine Niederlagen. Waterloo ärgert Sie noch immer. Du weißt über mich Bescheid. Ich habe ein Buch über Sie gelesen. Auch Ihr Liebesleben war klasse. Und alle Ihre Filme habe ich gesehen. Am besten hat mir Charles Boyer gefallen. Na, an den komme ich nicht heran. An Jan Hus kommen Sie nicht heran. Aber du liebst ihn wohl sehr. Ich mache alles für ihn, weil er für uns sein Leben einsetzt. Mein Vater ist ein armer Teufel, den man zwingt zu töten. Und meine Mutter schlief mit jedem, weil sie eben so war. Aber ich bin nicht so. Ich schlafe auch mit jedem und lasse mich unanständig fotografieren, aber weil es einen Sinn hat, weil ich Jan Hus und der Freien Gewerkschaft damit helfe. Geh jetzt, Marsch. Du wirst sie besiegen, Napoleon. Hinaus mit dir. Jetzt tut sie mich schon. Schauen wir uns noch etwas die Valeska an. Oh, merde, no. J'ai oublié mon texte. Ich verkünde, dass sich diese Nacht ein Militärrat für die nationale Rettung konstituiert hat. Der Staatsrat hat entsprechend den Festlegungen der Verfassung gestern um Mitternacht den Ausnahmezustand auf dem Territorium des gesamten Landes verkündet. Ich möchte, dass alle die Motive und das Ziel unseres Handelns verstehen. Wir streben keinen Militärputsch, keine Militärdiktatur an. Das Fernsehen lügt nicht. Der Basler Gelehrte Jakob Burckhardt schrieb, ich hätte ein Bild von einer großartigen Lächerlichkeit geboten. Der Mann hatte recht. Als Kaiser hasste ich Spiegel. Ich stellte mich vor ein Bild meines Hofmalers David, wollte ich mich betrachten. Ich sah bei David großartig aus. Nun habe ich mich im Fernsehen betrachtet. Ich bin immer noch lächerlich, aber nicht mehr großartig. Das Volk, Plomplon? Sie sollten die Beziehungen zu Frankreich verbessern, lieber Onkel. Wir haben keinen Bordeaux und Burgunder mehr. Ich frage nach dem Volk, nicht nach meinem Weinkeller. Straßenkämpfe, guter Onkel. Nur noch ungarischer Rotwein. Die Armee geht mit Panzerwagen und Wasserwerfern vor. Und Schnaps. Nichts zu hören. Die Kaserne ist abgeschirmt, ich regiere aus einem Grab. Der Pornozialist, guter Onkel. Extra Ausgabe. Wird alle Rekorde schlagen, guter Onkel. Ja. Von Hus kein Artikel, guter Onkel. Dafür Pracht. Aufnahme. Marion mit Robespierre. Verschwinden! Rasieren, Herr General. Wojciech, eine Stunde später als sonst. Ich komme von ihm, Herr General. Vom Generalsekretär? Er ist gelandet. Wann? Vor 2 Stunden. Warum ist er informiert, Wojciech, und ich nicht? Jetzt sind Sie informiert, Herr General. Von ihm? und nicht von meinem Geheimdienst. Der ist Ihnen davongelaufen. Woher hat er die Nachricht? Von meiner Tochter, Herr General. Der Generalsekretär ist bei Marion. Das Schicksal Robespierres wird ihn neugierig gemacht haben. Dann kommt er erst am Nachmittag. Robespierre kam bereits vormittags. Deswegen, das Schicksal Robespierres wird ihn vorsichtig gemacht haben. Er hat gestern tüchtig gearbeitet, Wozzeck. Fouché bekommt ein Staatsbegräbnis. Geh er zu meinem Rock? Greif er in die rechte Tasche? Der große rote Treueorden mit Sichel und Hammer, Herr General. Steck er ihn sich an. Jawohl, Herr General. Seifer mich ein. Sofort, Herr General. Ich danke auch für den Orden, Herr General. Fürs Hinrichten, nicht fürs Rasieren, Wozzeck. Werd's mir merken, Herr General. Er trägt den Orden, den Fouché getragen hat. Ich trage ihn als großen, roten, scharfen Rasierhinrichtungsorden, Herr General. Hat sich ihm Fouché willig hingesetzt? Es blieb ihm nichts anderes übrig, dem Fouché, als sich mir hinzusetzen. Und es blieb mir auch nichts anderes übrig, als ihm die Kehle durchzuschneiden, Herr General. Und nun haben Sie sich ja auch hingesetzt. Wozzeck, er philosophiert wieder. Es war eine Fehlleistung, Herr General. Wer hat ihm denn das wieder beigebracht? Der Doktor, Herr General. Dient er immer noch dem Doktor für seine Experimente, Wozzeck? Frisst er immer noch Erbsen? Als Scharfrichter wird uns einer Vegetarier, Herr General. Langsam. Wozzeck, langsam. Was soll ich denn mit den 10 Minuten anfangen, die ja sonst so früh fertig wird? Sie war doch vom Tambourmajor. Wer? Die Marion. Sonst läge sie jetzt nicht mit dem Generalsekretär im Bett. Man schießt im Kasernenhof, Herr General. Vorbei mit der Grabesstille. Aftershave, Herr General. Daniel. Die Hölle ist kalt. Wollen wir wetten? Ich meine es gut mit ihm. Er hätte zuschneiden sollen. Herr General, ich hab's zittern. Die Erbsen, Wozzeck, die Erbsen. Fertig, Herr General. Benjamin Franklin, guter Onkel. Rein mit ihm. Ich hab keine Courage, Herr General. Ich bin kein Hundsfott. Wer kein Hundsfott ist, ist ein Ehrenmann, Wozzeck. Er braucht den großen, roten, scharfen Rasierhinrichtungsorden nicht mehr zu tragen. Wenn ich sag er, so mein ich ihn. Und wenn ich sag ihn, so mein ich das Volk. Es ist unanständig, vom Volk Courage zu fordern. Hallo, Bonaparte. Hi, Franklin. Ich habe Sie erwartet. Sie bluten an der Stirn, Franklin. Nicht der Rede wert, Bonaparte. Einer Ihrer Panzerwagen fuhr frontal in meinen Kadiak. Ich bin bestürzt. Macht nichts. Nur mein Fahrer ist tot. Mein Beileid. Ohnehin von Ihnen bestochen. Der Leutnant des Panzerwagens war sehr freundlich. Er fuhr mich in Ihre Kaserne. Adies, Herr General. Seht, wie die Sonne kommt zwischen den Wolken hervor, als würden Nachttopf ausgeschüttet. Das machen die Freimaurer, Herr General. Die Freimaurer. Immer noch poetisch. Die Menschen dichten lieber, statt dass sie handeln. Naja, das ist fantastisch. Die Extra-Ausgabe. In Rekordzeit gedruckt. Wie wird es der Generalsekretär aufnehmen? Ich erwarte ihn am Nachmittag. Eine Information? Er ist bei Marion. Oh, das wundert mich sehr. Ein leerer Sack kann nicht aufrecht stehen. Darf serviert werden, lieber Onkel? Halten Sie mit, Franklin? Diesmal nicht. Ein Gedeck mehr. Danke, dass Sie den Präsidenten noch stoppen konnten. Er tobt. Er sollte mir dankbar sein. Hätte ich sein Angebot angenommen und mit ihm einen Nicht-Angriffspakt geschlossen, wäre er der Blamierte. Er wäre mit einer weiteren Militärdiktatur verbündet. Ich habe den zweitschärfsten Protest zu überreichen, den der Präsident je verfasst hat. Ich bin enttäuscht. Ja, Sie hätten es voraussehen müssen. Ich habe mit dem Schärfsten gerechnet. Der geht an den Generalsekretär. Na sehen Sie. Jetzt hat der Präsident endlich einmal eine glanzvolle Idee gehabt. Sie haben auf Befehl des Generalsekretärs gehandelt? Der Emmentaler ist eingetroffen, guter Onkel. Auf die Schweiz kann man sich wieder verlassen. Roten, lieber Onkel. Roten sollte man beim Roten Kreuz bestellen. Beaujolais, Châteauneuf du Pape. Bonaparte, Ihre Bedienung. Oh, man schießt. Er schießt. Wen? Parteifunktionäre. Ich nutze eine Gelegenheit. Alles denkt an die Gewerkschaft und niemand an die Partei. Ein Grund, sie zu säubern. Na schön. Ich esse mit. Sie haben wieder mit Marion geschlafen? Oh, Sie überschätzen mich, Bonaparte. Ja, Ihre Gattin kommt erst heute über den Teich. Sie fliegt nicht herüber, ich fliege hinüber. Ich bin vom Präsidenten zurückgerufen worden. Kaviar. Bin mordshungrig. Morgen werden Sie einmarschiert. Napoleon. Benjamin? Einen Schnaps, bitte. Glauben Sie, Napoleon, glauben Sie, dass Sie nicht einmarschieren? Wenn der Präsident wirklich glaubt, ich hätte auf Ihren Befehl hin gehandelt, marschieren Sie nicht ein. Begreife nichts mehr. Nehmen Sie noch Kaviar? Na ja, ich hätte lieber noch einen Schnaps. Das ist wichtig, dass Sie jetzt nüchtern bleiben. Sie beschwören den Dritten Weltkrieg herauf, wenn der Präsident auf die Idee kommt, ich hätte aus eigenem Antrieb eine Militärdiktatur in diesem Land errichtet. Kardinal Richelieu! Muss warten. Passen Sie auf, Benjamin. Wir haben zwei Machtblöcke, den Ihren und den Unsrigen. Ihre ist ein Bündnis von Staaten, der Unsrige auch. Der Ihre wird von einer Supermacht dominiert, der Unsrige auch. Die beiden Machtsysteme können Sie unmöglich vergleichen. Gerade auf Ihre Unvergleichbarkeit gründet sich meine Überlegung. Kapiere ich nicht. Wer daran festhält, dass sich zwei Systeme nicht vergleichen lassen, übertreibt. Er macht die Unterschiede größer, als sie sind. Ja, Unterschiede sind Unterschiede. Jede Supermacht glaubt, die andere beherrsche ihre Partner vollständig. Das ist in Ihrem Machtlager jedenfalls so. Ihr Einwand beweist, dass meine Überlegung nicht ganz falsch ist. Sie projizieren in unser Machtlager das Bild, das Sie sehen möchten. Dass unsere Seite der Ihren gegenüber der gleichen Täuschung verfällt, ist ein weiterer Beweis. Auch die Tatsache, dass jeder Versuch einer politischen Änderung in den zwei Machtbereichen auf den Einfluss der anderen Supermacht zurückgeführt wird, unsere freie Gewerkschaft wird euch und eure Friedensbewegung uns zugeschrieben. Banalitäten. Auch die Grundlagen der Logik sind banal. Nach der Ansicht des Präsidenten geschieht nichts in unserem Machtsystem ohne den Willen des Generalsekretärs. Also auch nicht meine Machtübernahme. Und weil es der Präsident glaubt, unternimmt der Generalsekretär nichts, den Glauben des Präsidenten zu zerstören. In dem Augenblick aber, wo der Präsident glaubt, ich hätte eigenwillig gehandelt, bricht auch der Grund des Generalsekretärs zusammen, gegen mich nichts zu unternehmen. Und der Präsident muss einschreiten. Sie spielen riskant. Ich zähle darauf, dass Sie den Präsidenten in seiner fixen Idee bestärken, ich hätte auf Befehl des Generalsekretärs gehandelt, sonst könnte der Atomkrieg ausbrechen. Dafür stehen Sie jetzt als Verräter da. Die Politik segelt ohne Verräter in die Katastrophe. Einem Verräter zuliebe löst man keine Weltkatastrophe aus. Napoleon. Franklin? Ich muss in meine Botschaft zurück. Bitte, ein Panzer steht zu Ihrer Verfügung. Ja, ja, da wäre noch etwas. Was haben Sie auf dem Herzen? Ich habe in meinen Schriften ein einfaches Leben gepredigt, wissen Sie. Ich glaubte an den Erfolg durch Fleiß, Rechtschaffenheit, Selbstdisziplin und Sparsamkeit. Wo wollen Sie hinaus, Benjamin? Lord Tony hat Robespierre mit Marion in äußerst delikaten Situationen abgeblendet. Das kann man wohl sagen. Obwohl solche Aufnahmen auch von Marion und mir... Doch, das ist anzunehmen. Ja. Ich bin mit Washington, Jefferson, Lincoln und Gott für die Amerikaner gleichsam ein Idol der Demokratie, ihr lebendes Denkmal sozusagen. War ich auch einmal. Beethoven widmete mir die Eroica. Naja, die Widmung hat er wieder durchgestrichen, Napoleon. Wollen Sie mich nun aus dem Buch der Geschichte streichen? Hier. Die Fotos und die Negative, Benjamin. Und fliegen Sie in Frieden über den Teich zurück. Danke. Lassen Sie Marion von mir grüßen. Richelieu soll kommen. Ich bin schon gekommen. Was tragen Sie denn für eine unmögliche Kutte? Ich trete in ein Trappistenkloster ein. Wozu? Damit ich endlich den Mund halte. Sie sind flotschnass. Einer Ihrer Wasserwerfer, Bonaparte. Ja, saßen Sie denn nicht in Ihrem Mercedes? Ich stand hinten im offenen Cabriolet, um mich unwürdigen Sünder den Gläubigen zu zeigen. Ich stand wie in einer Badewanne, als ich in Ihrer Kaserne ankam. Ich bin bis auf die Knochen durchfroren. Ziehen Sie schleunigst die Kutte aus. Mich ausziehen? Niemals! Ich hörte Ihre mitternächtliche Rede, Bonaparte. Sie haben die freie Gewerkschaft aufgelöst. Nun und? Sie haben den Vertrag der Regierung mit Jan Hus gebrochen. Die Regierung ist abgesetzt. Sie hatten den Vertrag mit Hus eigenhändig unterzeichnet. Als Oberbefehlshaber der Armee stürze ich mich als Ministerpräsidenten samt der Regierung selber. Haben Sie sich auch als Chef der Partei entmachtet? Auch. Im Hof dieser Kaserne finden Erschießungen statt. Ich säubere. Jan Hus wird verhaftet. Verhaften Sie mich statt seiner. Ich mache mich nicht lächerlich. Wenn ich den Volksaufstand jetzt nicht niederschlage, kommt es zum Bürgerkrieg. Kommt es zum Bürgerkrieg. Marschieren Sie ein. Ich schlottere. Uwe, bitte. Ich lasse einen Arzt kommen. Hüten Sie sich, Gott ins Handwerk zu pfuschen. Mein Puls rast. Meine Erkältung schreitet flott voran. Gott, der Herr sei gelobt. Der Husten schmerzt. Eine Lungenentzündung kündigt sich an. Hoffentlich noch Schlimmeres. Haben Sie eine starke Zigarre? Hier auf dem Schreibtisch. Eine Kiste Fidel Castro. Irgendein Gelehrter, der über Raum und Zeit nachdachte, schrieb einmal, insofern sich die Sätze der Mathematik auf die Wirklichkeit bezögen, seien sie nicht sicher. Und insofern sie sicher seien, bezögen sie sich nicht auf die Wirklichkeit. Ich bin gespannt, ob ich bei meinem desolaten Zustand überhaupt noch in mein Trappistenkloster komme. Die Ambulanz ist bereit. Ich stiche neben zu. Es ist etwas Großartiges, wie sich eine tödliche Krankheit ausbreitet. Bitte. Was der unbekannte Gelehrte schrieb, gilt auch für die Theologie und die Ideologie. Insofern sich die Sätze der Theologie und der Ideologie auf den Menschen beziehen, sind sie sicher. Und insofern sie sicher sind, beziehen sie sich nicht auf den Menschen. Die Theologie und die Ideologie sind nur im menschenleeren Raum wahr. Ich hätte es als Priester wissen müssen. Das Christentum ist nur ohne Christen vollkommen. Sie verachten den Menschen, Richelieu. Ach, wir verachten Sie, Bonaparte. Ich, Sie und der Generalsekretär, der mit Marion schläft. Wäre ich sonst Kardinal geworden und Sie einmal Kaiser und der weltfremde Ideologe Parteisekretär, wenn wir anders über die Menschen denken würden. Deshalb haben wir alle drei auf Erden die Hölle geschaffen. Ohne uns wäre der Mensch der ganz passable Raubaffe mit durchaus beachtlichen humanen Zügen geblieben, wie ihn Gott erschaffen hat. Das ihn verteufelte war unser Hang zum Absoluten. Wir erdachten uns eine Welt ohne den Menschen, weil wir ihn nicht liebten in all seinen bösen und guten Eigenschaften, in all seiner Erbärmlichkeit und in all seiner Herrlichkeit. Sie träumten von der Restauration des römischen Imperiums. Ich träumte vom absoluten Staat von Gottes Gnaden. Und unser guter Generalsekretär hofft noch immer auf den Sankt-Nimmerleins-Tag der Weltrevolution. Meine letzten Worte, bevor ich sterbe oder im Trappistenkloster verblöde, lasst jede Hoffnung fahren. Aus der Hölle der Dogmen, die Macht begründen, gibt es kein Entrinnen. Eine Erneuerung der Partei ist ebenso unmöglich wie eine der Kirche. Herr Mathematik. Und ich, Sünder, verkündigte eine katholisch-marxistische, alleinselig machende Weltkirche. Der Ewige ist barmherzig. Ich spucke Blut. Fantastisch, diese Fidel Castro. Bonaparte, das waren meine letzten Worte. Die Worte eines Narren. Er ist gekommen, lieber Onkel. Er steigt schon die Treppe hoch. Richelieu. Der Kardinal bewegt sich nicht mehr. Ich glaube, er ist tot. Tragt ihn hinter den Paravent. Ja. Raucht noch immer. Eine gute Zigarre brennt von selber. Genosse. Umarmen wir uns. Küssen wir uns. Genosse Karl. Genosse Bonaparte. Genosse Generalsekretär. Genosse Bonaparte. Ihr seid doppelt? Keineswegs. Nur ich bin ich. Nur propagandistisch bin ich mit diesem Spinner identisch. Aber bei Marion... Er schrieb unterdessen an einen Roman. Am Kapital. Weiter. Setzen wir uns. Jemand schmaucht. Havanna. Die Lieblingszigarre der Großbourgeoisie. Fidel Castros Lieblingsmarke. Kardinal Richelieu ist soeben gestorben. Der lässt sich gehen. Sei nicht so pedantisch, Opa. Die aus dem Untergang der bürgerlichen Gesellschaft hervorgegangene kommunistische Gesellschaft hat die Klassengegensätze aufgehoben. Interessiert keinen Schwanz. Je bürgerlicher die kommunistische Gesellschaft auftritt, desto revolutionärer ist sie. Halt mal die Luft an, Opa. Ich werde doch als alter Weltrevolutionär... Genosse Bonaparte. Genosse Generalsekretär. Klug von dir, das Kriegsrecht auszurufen. Der reinste Bonapartismus. Klappe halten, Opa. Der einzige Ausweg... Du willst vermeiden, dass ich einmarschiere, ich will vermeiden, dass durch ein falsches Vorgehen unserer gemeinsamen Sache geschadet wird. Komm mir nur jetzt gar nicht auch noch ideologisch. Der Kommunismus hat nicht nur die Waffen geschmiedet, die ihm den Tod bringen. Er hat auch die Männer erzeugt, die diese Waffen führen. Den modernen Arbeiter... Dem Proletarier. Sein Kampf gegen die Partei beginnt mit seiner Existenz. Leider hat Huss das begriffen, er hat recht. Daher vermag die Partei ihn nur zu überwinden, indem sie sich selber ins Unrecht setzt und damit, dank der List der Weltgeschichte, ins Recht. Minus mal Minus ist Plus. Opa hat Hegel gelesen. Ob Huss recht hat oder nicht, ist ebenso gleichgültig wie die Frage, ob die Dissidenten recht haben oder nicht. Proletarier aller Länder! Quatsch mit Soße, es geht nicht um Ideologie, es geht um den Kampf zweier Weltmächte. Kapitalismus und Kommunismus sind nicht als Ideologien, sondern als taktische Ausreden für die Strategie des Schreckens zu begreifen. Unser Gegner zwingt uns aufzurüsten und berechtigt uns, ihn zu erpressen. Damit berechtigen wir ihn, weiter aufzurüsten und zwingen ihn, sich weiter von uns erpressen zu lassen. Wie zwei verschlungene Schlangen, die nicht zu trennen sind, weil sich jede in den eigenen Schwanz gebissen hat. Darum können wir uns Huss, die Menschenrechtler und Dissidenten ebenso wenig leisten, wie die anderen sich ihre Friedenstrompeter. Die Freiheit, die wir dabei unterdrücken, interessiert ohnehin kaum einen Promille eines Promills der Weltbevölkerung. Solange unser sozialistisches Wirtschaftssystem nicht klappt, und es wird nie klappen, bleibt uns nichts anderes übrig, als wilde Ideologen zu spielen. Ein System wie das unsere, das nur aufrechtzuerhalten ist, indem es seinen Gegner erpresst, muss gegen außen einig sein, sonst wird es erpresst. Bitte sehr, kaum ist Huss unterdrückt, stellt der Präsident uns Forderungen. Kennt denn dieser Schauspieler nicht die Spielregeln? Und das in einer Weltwirtschaftskrise, mein Gott, das sozialistische Wirtschaftssystem rentiert nur, wenn das kapitalistische blüht. Und will man uns zu Tode rüsten, müssen wir angreifen. Darum bleibt uns gegen innen nichts anderes übrig als säubern. Wollen wir gegen außen glaubhaft Macht demonstrieren. Säubern, immer wieder säubern. Hab ich die ganze Nacht durchgetan. Siehst du, das Säubern funktioniert wenigstens noch bei dir. Bei mir? Ich vermag nur noch Dissidenten zu säubern und hin und wieder andere lausige Elemente. Die Genossen Funktionäre haben das gesäubert werden satt. Nur hin und wieder lasse ich einen zur Hölle zischen und gehe dabei ein verdammtes Risiko ein. Wenn ich sie säubere, säubern sie mich. Ich fürchte, ich habe mich von mir entfremdet. Ich stecke bis zum Hals in einer geradezu haarsträubenden Identitätskrise. Die politische Gewalt im eigentlichen Sinne ist die organisierte Gewalt des Proletariats zur Unterdrückung der Proletarier geworden. Bonaparte. Opa? Auf dem Schreibtisch sind diese Hefte. Gib mir eins. Mir auch. Mir fehlen die Worte. Das Weib hat zu arbeiten, kommen so Molzen zu gebären und beim Einkaufen Schlange zu stehen, doch sich nicht als Schlange fotografieren zu lassen. Opa, sei nicht so altmodisch. Wir brauchen Devisen. Ich auch. Ich lasse das Magazin bei mir herausgeben. Kommt nicht in Frage. Wenigstens prüde sollten wir bleiben. Wenigstens. Die verflixte Orthodoxie. Ich bin konsterniert. Die Waffen, womit der Kommunismus die Bourgeoisie zu Boden geschlagen hat, richten sich gegen den Kommunismus selbst. Opa, keine Opa. Das Magazin wird eingestellt. Die freie Gewerkschaft... Er weiß Bescheid, Opa. Bonaparte ist zu klug, die Dummheiten des guten Huss mitzumachen. Und ich bin zu klug, um einzumarschieren. Gibst du mir die beiden Stapel dieser Hefte? Sie stellen ein unerschwingliches Vermögen dar. Die höheren Parteimitglieder, Offiziere, Künstler und Wissenschaftler zahlen horrende Preise. Bitte, bitte sehr. Ich nehme Abschied. Leb wohl, Genosse Generalsekretär. Genosse Napoleone. Genosse Karl. Seht, wie die Sonne kommt zwischen den Wolken hervor, als würde ein Nachttopf ausgeschüttet. Wojciechs letzte Worte. Er ist erschossen worden. Beschissene Zeiten. Er hat Fouché hingerichtet. Auf deinen Befehl. Ich habe dir das Du nicht angeboten. Verräter duzt man. Ich denke, Freunde. Wir sind Feinde. Dein Vater hat mich heute noch rasiert. Er hat seine Chance gehabt, aber er hat sie nicht genutzt. Er ist ein Feigling gewesen. Er hat nur keine Courage. Er war kein Hundsfott. Gib mir den Revolver. Ich habe keinen. Nun, in deiner Jacke. Na komm. Wie du auf Robespierre reitest oder was du sonst alles treibst, da bist du ja ungemein glaubhaft. Aber so, mit einem Revolver. Hast du schon einmal mit so einem Ding geschossen? Nein. Ist nicht einmal entsichert. Entsichert? So. Und er ist nicht durchgeladen. Jetzt kannst du abdrücken. Ich kann nicht. Wohl darum wartete Judith, bis Holofernes einschlief. Judith? Judith. Ich bin nicht Judith. Ich bin nicht Holofernes. Ich bin bei dir ebenso feig wie mein Vater. Mach schnell. Womit? Mit Erschießen. Du bist gemacht, in einem Bett zu liegen, nicht an einer Mauer zu stehen. Schnaps? Cognac. Setz dich. Hier. Trink. Was haben Sie dir vorgeschlagen? Sie auszuspionieren. Dann bleiben wir beim Du. Sie wollen alles über dich wissen. Hast du einen Auftrag angenommen? Ja. Und von wem hast du den Revolver? Von einem von Jans Leuten. Er ist untergetaucht. Er war klug genug, dir nicht zu trauen. Ich stöbere ihn schon auf. Du findest ihn nie. Der Pornozialist wird verboten. Mein Bett kannst du nicht verbieten. Ach, ich bin kein Unmensch. Du wirst auch mit mir schlafen. Ich sagte es dir schon gestern Morgen. Ich werde mich davor hüten. Du wirst von nun an für mich arbeiten. Ich habe schon für dich gearbeitet. Dank deiner Meldung bin ich dem Generalsekretär zuvorgekommen. Und dann hast du uns verraten. Wär's dir lieber, sie wären einmarschiert. Du hast in Marengo gesiegt. Marengo. In Marengo, in Jena, in Wagram, in Austerlitz. Von solchen Gemetzeln schwärmst du. Schämst du dich nicht? Hast du vergessen, was dir deine Großmutter erzählt hat? Es war einmal ein arm Kind und hat keinen Vater und keine Mutter. War alles tot. Und war niemand mehr auf der Welt. Alles tot. Und es ist hingegangen und hat gesucht Tag und Nacht. Und weil auf der Erde niemand mehr war, wollt's in den Himmel gehen. Und der Mond guckt es so freundlich an. Und wie es endlich zum Mond kam, war es ein Stück Faulholz. Und da ist es zur Sonne gegangen. Und wie es zur Sonne kam, war es ein verwelkt Sonneblum. Und wie es zu den Sternen kam, waren es kleine goldene Mücken, die waren angesteckt, wie der Neuntöter sie auf den Schlehen steckt. Und wie es wieder auf die Erde wollt, war die Erde ein umgestürzter Hafen. Es war ganz allein. Und da hat sich's hingesetzt und geweint. Und da sitzt es noch und ist ganz allein. Siehst du? Das war eine schöne Geschichte. Heute könntest deine Großmutter nicht erzählen. Ein Stück Faulholz ist lebendiger als der Mond. Die Sonne schrecklicher als ein verwelkt Sonneblum. Die Stern noch fürchterlicher. Und dass die Erde ein umgestürzter Hafen sei, das ist zu lieblich ausgedrückt. Ich hätte auch gern so wunderschöne Geschichten gehört wie du. Die Schlachten, die du auswendig gelernt hast, waren Schweinereien voll Kotze, Blut und Dreck. Und erst die heutige? Da werden sie geröstet in ihren Panzerwagen und verglühen in den Atompilzen. Ich bin nichts als ein Menschenmetzger gewesen und weigere mich, noch einmal ein Schlechter zu sein, auch wenn ich siegen könnte. Ich gehe gern zu den Freistilringern. Jeder Schlag, jede Finte ist abgesprochen. Ein Freistilringer spielt die Wirkung. Erhält er einen Schlag, überschlägt er sich. Nicht, weil er einen Schlag bekommt, sondern weil er das sich überschlagen spielt. Und er muss nicht nur Wirkung spielen, sondern auch einen Charakter. Das Freistilringen ist Urtheater. Das Wichtigste ist nicht der Held, sondern der Feigling. Das Publikum pfeift, wenn er kommt. Er beschimpft die Zuschauer, klettert aus dem Ring, greift von hinten an. Unfairness wirkt immer glaubwürdig. Sie mag noch so übertrieben sein, das Publikum tobt vor Wut. So geht es auch in der Politik zu. Nur sind die Schläge echt. Die Wirkung braucht man nicht zu spielen, aber den Charakter. Jemand muss den Verräter spielen. Und ich spiele ihn. Nun, arbeitest du wieder für mich? Wie? Nun, du tust so, als ob du für den Generalsekretär arbeiten würdest und spielst ihm die Nachrichten zu, die ich dir gab. Ich muss es mir überlegen. Du trinkst nicht? Ich trink. Judith macht der Holofernes auch besoffen. Ich bin nicht Judith. Du bist Judith. Du bist kein Holofernes. Wie schön wäre es, wenn ich ein echter Holofernes wäre und du eine echte Judith. Menschen, die sinnvoll töten könnten und die sinnvoll getötet wurden. Ich habe diesen Morgen einige Dutzend erschießen und einige Tausend internieren lassen. Warum? Um eine Sinnlosigkeit nicht noch sinnloser zu machen. Einer Ideologie zulieb, die nicht aufgegeben werden kann, weil sie einer Weltmacht als Begründung dient, eine Weltmacht zu sein. Ein Mann kannst du töten. Eine Begründung nicht. Als Judith Holofernes getötet hat, ist ihr Land frei geworden. Tötest du mich, wird der Unsinn unserer Unfreiheit nur noch größer. Nur noch die Methode, wie du Robespierre unter den Rasen brachtest, ist anständig. Du brachtest ihm bei, sich selbst zu überschätzen. Aber den Gefallen tue ich dir nicht. Ich gehe mit dir nicht ins Bett. Ich sag's dir zum dritten Mal. Geh und komm mir nicht wieder. Ja, Herrn Huss, lieber Onkel. Er ist gefangen worden, guter Onkel. Jan! Lasst uns allein. Du auch, Marion. Bitte, wie du meinst. Holofernes. Komm, Jan, iss. Geräucherte Forelle, Lachs, Kaviar, kaltes Huhn, Parmaschinken und Emmentaler. Greif zu. Ich muss essen. Wenn ich so eine Menge Speisen sehe, muss ich essen. Du bist spät gekommen. Draußen ist es taghell. Ihr musstet mich zuerst finden. Oh, Kinderleicht, du selber hast mir die Adresse gegeben. Wir fanden dich dort, wo ich untertauchen sollte. Marschieren Sie ein? Nein. Warum hast du mich verhaftet? Damit er nicht doch noch einmarschieren lässt. Ich habe mich an unsere Abmachung gehalten. Eine Nummer des Pornozialisten hast du doch noch drucken lassen. Ohne Artikel. Einen wirksameren Artikel als die Bilder, wie Marion Robespierre zu Tode bumst, hättest du nicht schreiben können. Das kann dir auch noch passieren. Die kommt mir nicht mehr unter die Augen. Brüder? Vorsichtig. Du hast erschießen lassen. Parteifunktionäre. Unter ihnen sind zwei meiner wichtigsten Mitarbeiter. Die ich eingeschleust hatte, um deine Gewerkschaft zu überwachen. Was hast du mit mir vor? Du bekommst Hausarrest in der Villa Fouché. Lass mich erschießen. Komisch. Alle wünschen, heute erschossen zu werden. Noch besser wäre, verbrennen. Das würde dir so passen. Du willst deinen Erfolg von Konstanz wiederholen. Aber du hilfst deiner Sache als mein Gefangener mehr. Scheiterhaufen sind heute zu alltäglich. Es gibt zu viel Märtyrer, zu viel verbrennen sich selber. Du bist frei. Na geh hinaus, übergieß dich mit Benzin. Lodere auf. Einige Monate Kränze und Kerzen, aber dann wird man dich vergessen. Zu viel werden sich verbrennen. Deine Aufgabe, Huss, besteht darin, die Welt mit der Zeit zu verändern. Und die meine, sie in der Zeit zu erhalten. Der Parmaschinken ist trocken. Beide Aufgaben sind gleich wichtig. Jene des Herkules und jene des Atlas. Du bist Herkules, wenn auch ein anderer als jener der Sage. Du machst die Welt allmählich bewohnbarer durch das Nie-Nachlassen der Vernunft, die hartnäckig fordert, was selbstverständlich sein sollte. Und die im Verlaufe der Jahrhunderte die fixen Ideen und die starren Pläne des Verstandes überwindet, um vor neuen fixen Ideen und starren Plänen zu stehen. Und ich bin Atlas. Früher verschob ich die Kontinente, türmte die Berge aufeinander und kippte die Ozeane über die Länder. Und einmal, in grauer Vorzeit, bin ich dir begegnet. Ich versuchte, die Welt auf deine Schultern zu wälzen. Aber du bist zu klug für mich gewesen. Du hast sie wieder auf meine Schultern zurückgestemmt. Der Toast könnte wärmer sein. Aus Wut ging ich sorgloser als je mit ihr um. Aber auf St. Helena begriff ich, dass die Erde etwas Köstliches ist. Ein atmendes Molekül inmitten toter Planeten, platzender Sonnen in sich, hineinstürzender Sterne, auseinanderfegender Milchstraßen und schwarzer Löcher. Der Emmentaler ist fantastisch. Die Erde ist ein zerbrechliches Kleinotus, zu kostbar für die Gewaltigen, für blutbesudelte Titanen wie mich. Es ist deine Aufgabe. Ich trage die Erde, um sie zu erhalten. Du erträgst sie, um sie erträglich zu machen. Es geht um die Freiheit. Um die Freiheit mache ich mir nie Sorgen, Huss. Die Freiheit wohnt unter unseren Schädeldecken. Die Freiheit ist unausrottbar wie die Gerechtigkeit. Die eine treibt unser Handeln an, die andere bremst es. Wir leben hier in einem Gefängnis der ebenso sturen wie korrupten Gerechtigkeit. Aber wer weiß, ob in unserem Gefängnis die Freiheit nicht lebendiger ist als in der ebenso sturen und korrupten Freiheit anderswo. Ist weiter, Freund Huss. Du hast deine Arbeit getan. Du hast gesät. Schön geredet, Napoleon. Es ist überaus nobel von dir, uns beiden so wichtige Rollen in der Weltgeschichte zuzumuten. Nun, dich darfst du meinetwegen als Atlas sehen, aber dass du mir die Rolle eines Herkules anbietest. Nein, danke. Ich habe da verdammt wenig gefordert. Ein Jota besseres Leben, ein Jota mehr Freiheit, ein Jota mehr Gerechtigkeit. Ich bin verflucht bescheiden gewesen. Ich habe nur das Mögliche verlangt. Und um dieses Jota, dieses wenige, bescheidene, Mögliche zu erreichen, habe ich die Freie Gewerkschaft gegründet und das Mädchen Marion missbraucht, so wie du Wozzeck missbraucht hast. Jetzt? Der Krieg ist vermieden. Sie sind nicht einmarschiert, aber Tausende werden eingekerkert und viele erschossen, während ich in einer Luxusvilla verfette wie Luther in Wittenberg. Es gibt kein Jota. Das Wenige ist zu viel, das Bescheidene unbescheiden, das Mögliche unmöglich. Geh ins Bett, Napoleon. Es ist taghell geworden. Bald Mittag. Gute Nacht. Ich habe Holofernes getötet. Sie war im Bett. Ich wusste es. Ich wusste es. Es geht schief. Ich wusste es. Jetzt hat sie schon den sechsten Napoleon getötet. Wir haben noch drei weitere. Fräulein Leutenegger, Sie haben sich wieder eingebildet, Judith zu sein. Sie sind nicht Judith. Ich bin Martin Luther. Dr. Affolter, ich habe nie etwas von dieser Rollentherapie gehalten, die Sie hier in der Klinik Achterloh eingeführt haben. Ich habe Holofernes getötet. Einen Erfolg haben wir schon. Frau Dr. Seibert glaubt nicht mehr Richelieu zu sein. Sie hält sich nur noch für den lieben Gott. Mit dem Rasiermesser meines Vaters. Dr. Affolter, ich erkläre Sie als Arzt für inkompetent. Ich bin der liebe Gott. Sehen Sie? Ich habe Holofernes getötet. Du Affolter! Dr. Kühne? Ich habe meine Rede gekonnt. Ich habe meine Rede gekonnt. Ich habe meine Rede gekonnt. Als Georg Büchner habe ich das Recht, das nächste Mal Danton zu spielen. Ich bin der liebe Gott. Ich habe eben den Blitzhersteller erfunden. Ich habe eben den Blitzhersteller erfunden. Das soll ein Erfolg sein, Dr. Affolter! Eine Vorstufe zum Erfolg, Dr. Kühne! Dr. Affolter, es ist mir unerfindlich, was Sie sich von dieser Rollentherapie erhoffen! Dr. Kühne, es ist mir unerfindlich, dass Sie sich gegen den Fortschritt der Psychiatrie stemmen! Dr. Affolter, meine Klinik Achterloh ist in Grund und Boden ruiniert. Ich habe Holofernes getötet. Ich bin der liebe Gott. Dr. Kühne. Ich bin Sigmund Freud. Im Rahmen der Hörspielreihe Freiheit und Gewalt hörten Sie Achterloh von Friedrich Dürrenmatt. Radiofassung und Regie Hans Hausmann. Mit Ernst Schröder als Napoleon, Marianne Hoppe als Richelieu, Thomas Holzmann als Franklin und vielen anderen. Musik Art Paul, das war eine Koproduktion von Schweizer Radio Dieres, vom österreichischen und vom westdeutschen Rundfunk aus dem Jahre 1984.